Schrumpfniere, künstliche Niere. Der Endpunkt der Entwicklung ist erreicht, wenn alle Funktionen der Nieren völlig daniederliegen und deshalb eine Maschine, die künstliche Niere, die lebenswichtigen Aufgaben der Blutwäsche übernehmen muss, die Dialyse. Jetzt wird die perfekte Maschine zum Partner, nachdem man nicht bereit war, seine Probleme mit lebenden Partnern aktiv zu lösen. Wenn kein Partner perfekt und zuverlässig genug oder der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit zu übermächtig war, findet man in der künstlichen Niere nun einen Partner, der ideal und perfekt ist, da er ohne Eigenanspruch und Eigenbedürfnis treu und zuverlässig all das tut, was man von ihm will. Doch dafür ist man auch von ihm total abhängig. Mindestens dreimal wöchentlich muss man sich in der Klinik mit ihm treffen. Oder, falls man sich eine eigene Maschine leisten kann, schläft man Nacht für Nacht treu an seiner Seite. Man kann sich niemals weit von ihm entfernen und lernt vielleicht über diesen Umweg, dass es eben doch keine perfekten Partner gibt, solange man selbst noch nicht vollkommen ist.